الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله سس على بامس بمهاتسجن الله سيجن مهال بمهاتسكايت رفت البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Liebe Geschwister, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Und ich erinnere mich und euch immer wieder daran, dass wir uns vor Allah Azza wa Jal vorsehen, dass wir ihn subhanahu wa ta'ala fürchten, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala immer vor Augen behalten, in dem Sinne, dass wir nicht, dass wir niemals vergessen, in jeder Situation und jeder Rede, die wir machen und in jeder Handlung, die wir tätigen, uns die Frage stellen, stellt dies unseren Herrn subhanahu wa ta'ala zufrieden oder entfernt uns diese Handlung von Allah Azza wa Jal. Liebe Geschwister, wir möchten uns heute über einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam unterhalten, allerdings auf andere Art, als wir es normalerweise gewohnt sind. Und zwar gibt es einen berühmten Hadith, den Umar radiallahu ta'ala anhu uns überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ihr kennt den Hadith, in dem der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, ich habe den Gesandten, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dass alle Taten mit Absichten verrichtet werden, aber jeder Mensch erhält nur das, was er beabsichtigt hat. Wer also dessen Auswanderung aufgrund eines weltlichen Zieles gewesen war, um es zu erlangen, oder wegen einer Frau, die er heiraten wollte, so ist er eben genau zu dieser Sache ausgewandert, zu der er ausgewandert ist. Dieser Hadith wird in verschiedenen Quellen überliefert, unter anderem bei Bukhari und bei Muslim, und dieser Wortlaut ist ein Wortlaut, der sich befindet in Sahih al-Bukhari, nämlich der erste Hadith, der dort vorkommt. Imam Bukhari hat ihn mehrmals überliefert in verschiedenen Wortlauten und das einer davon. Aber liebe Geschwister, ich möchte heute über diesen Hadith aus einem ganz bestimmten Aspekt sprechen. Denn wir alle wissen, dass der Ikhlas, dass die Aufrichtigkeit eine Bedingung für die Gültigkeit unserer Taten ist und dass Allah Azza wa Jal die Taten niemals annehmen wird ohne Aufrichtigkeit, ohne Ikhlas. Und wir wissen, dass das Gegenteil von Ikhlas die Augendienerei ist, der Schirk ist, der Polytheismus ist, Gott bewahre uns davor. Wir möchten uns heute erst einmal unterhalten, bevor wir über den Hadith an sich sprechen, über denjenigen, der diesen Hadith überliefert hat. Und zwar Umar ibn Khattab radiallahu anhu. Zu seinem Beinamen gehört Al-Faruq. Al-Faruq, liebe Geschwister, ist ein Beiname von Umar, weil Allah subhanahu wa ta'ala durch ihn Falschheit von Wahrheit unterschieden hat. Denn Farraqa auf Arabisch bedeutet unterscheiden, spalten, voneinander trennen. Umar radiallahu anhu war der Erste, der als Führer der Gläubigen bezeichnet worden ist, nachdem Abu Bakr zuvor als Khalifa bezeichnet worden war. Umar radiallahu anhu gehört zu denjenigen Kalifen, über die sich die Muslime alle einig waren. Die gesamte Ummah stand ihm zu Diensten und erst nach seinem Tod hat eine Spaltung unter den Muslimen begonnen, die bis zum heutigen Tag anhält. Und das genügt für ihn, radiallahu anhu, schon an Lob, dass er Grund dafür war, dass bis zu seinem Tod, dass eben die Ummah sich niemals gespalten hat. Umar radiallahu anhu war von strengem Charakter. Und dieser strenge Charakter, dieser harte Charakter, der ist, wie sagt man, ist ein wie eine Medaille mit zwei Seiten. Das heißt also, sie ist manchmal, dieser strenge Charakter ist manchmal von Nutzen und dieser strenge Charakter ist manchmal eben schadet. Und deswegen sehen wir, dass er, wenn er genutzt wird für eine Führungsposition, dann ist sie nützlich, denn für eine Führungsposition muss man gewisse Härte an den Tag legen. Aber auf der anderen Seite, als es zum Beispiel als man die Verhandlungen geführt hat bei Al-Hudaybiyah zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und den Qurayshiten, da war vielleicht diese Hartherzigkeit oder diese Härte, die er gezeigt hat, am falschen Ort. Und deswegen, je nachdem, wie sie eingesetzt wird, ist sie sinnvoll. Entscheidend ist eben, wie sie eingesetzt wird. Es genügt Umar radiallahu anhu an Ehre, dass er nichts anderes ist als das erhörte Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn Abdullah ibn Umar berichtet uns, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, und das ist bevor Umar radiallahu anhu den Islam angenommen hat, er sagte, O Allah, erhöhe den Islam durch eine von zwei bestimmten Männern. Und zwar demjenigen von beiden, der dir lieber ist, Abu Jahl und Umar ibn al-Khattab. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam darum gebeten, dass Allah einen von beiden recht leiten solle. Und zwar denjenigen, der ihm lieber ist. Und auch sagte, daraufhin sagte der Überlieferer, Umar radiallahu anhu war derjenige von beiden, der Allah subhanahu wa ta'ala lieber war. Und so hat Allah Umar zum Islam geleitet, dieser Hadith ist authentisch und bei Imam al-Tirmidhi überliefert worden. Und schaut euch mal an, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Bittgebet zwei Personen gewählt hat, oder schaut euch an, welche Person er gewählt hat neben Umar radiallahu anhu, und zwar Abu Jahl. Abu Jahl, der als Pharao dieser Umma bezeichnet wird. Abu Jahl, der in Badr getötet worden ist von den besten Sahaba, die es dort gegeben hat. Und von den besten Engeln, die herabgesandt worden ist, bekämpft worden ist. Das ist die Person, mit der der Prophet sallallahu alaihi wasallam Umar gleichgesetzt hat. Das zeigt uns, wie streng bzw. wie gefährlich und feindselig er dem Islam gegenüber gesinnt war. Und letztendlich hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das Bittgebet gesprochen und das hat ihn auf vollkommenste und beste Art und Weise getroffen, sodass er im sechsten Jahr nach dem Beginn der islamischen Zeitrechnung den Islam angenommen hat und mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen war bis zu seinem Tod. Und so sagte, und wir möchten, liebe Geschwister, daraus schlussfolgern, dass jeder von uns hat bestimmte Charaktereigenschaften. Jeder von uns hat bestimmte Stärken und Schwächen. Es gibt manche von uns, die stark sind, andere von uns, die schamhaft sind. Und es macht Sinn, dass man den Starken und Kräftigen und den Harten, Hartherzigen gegen den Ungerechten vorgehen lässt. Oder dass man einen schamhaften Menschen zu einem gerechten Menschen schickt, um ihn zu ermahnen. Aber es macht keinen Sinn und es ist nicht von der Weisheit, es gehört nicht zur Weisheit, dass man einen schamhaftigen Menschen, der sich schämt und der immer übervorsichtig ist, dass man ihn schickt zu einer Person, die ungerecht ist und dafür bekannt ist für ihre Ungerechtigkeit, denn das wird nur dazu führen, dass auch der Schamhaftige ihm mehr Unrecht getan wird. Wenn wir natürlich in anderen Sitzungen könnten wir noch weiter sprechen über die Vorzüge von Umar radiallahu anhu, aber das möge an dieser Stelle inshallah genügen. Was uns reicht, liebe Geschwister, ist, dass er radiallahu anhu als einziger Sahabi diesen Hadith übrigens überliefert hat. Das heißt, wir kennen keinen Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der diesen Hadith überliefert hat, außer Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Jeder Mensch, der heutzutage diesen Hadith liest, jeder Mensch, der diesen Hadith von den Gelehrten als Beweis anführt, jeder Mensch, der heutzutage gemäß diesem Hadith handelt, es wird in die Waagschale der guten Taten von Umar radiallahu anhu gelegt werden. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jemand, der auf etwas Gutes hinweist, ist genauso wie diejenige Person, die diese gute Sache gemacht hat. Dieser Hadith ist bei Tirmidhi rahimahullah ta'ala überliefert worden. Für uns ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir, wenn es um die Absicht geht, darauf achten, dass unsere Ibadah nicht zu einer Gewohnheit wird, unser Gottesdienst nicht zu einer Ada wird. Liebe Geschwister, manche von uns kommen vielleicht zum Freitagsgebet und sie machen es aus reiner Pflichterfüllung. Aber achte mal darauf, wenn du eine gute Absicht hast, und wir reden jetzt von der Absicht, die auf jeden Fall Ikhlas hat, aber wir wollen sagen, Ikhlas ist nicht gleich Ikhlas. Es gibt schwachen Ikhlas und es gibt starken Ikhlas. Es gibt verschiedene Stufen und Allahu A'lam, wie viele Stufen es davon gibt. Aber wie können wir diesen Ikhlas stärken? Erstens, indem wir uns bewusst machen, dass Allah Azza wa Jal uns geleitet hat zu diesem Freitag überhaupt. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hatte den Freitag auch gewählt für die Juden und die Christen, aber sie haben einen anderen Tag gewählt und so hat uns Allah zu diesem Tag geleitet. Gehört ebenfalls zur aufrichtigen Absicht dazu, dass man darüber nachdenkt, wie Allah subhanahu wa ta'ala dich geleitet hat und dich zu diesem heutigen Freitag gebracht hat und andere Menschen, sie versuchen zum Freitag zu kommen. Sie sind entschuldigt oder vielleicht auch nicht entschuldigt, spielt keine Rolle. Letztendlich dürfen sie nicht an diesem Freitagsgebet teilnehmen. Drittens, liebe Geschwister, es gibt manche Leute, die zu dem Freitagsgebet kommen und sie haben verschiedene Absichten. Einmal die Pflichterfüllung, einmal, dass Allah ihnen ihre Sünden vergibt, aber auch, sie möchten anwesend sein bei den Engeln, die ebenfalls zuhören. Sie machen sich bewusst, wenn sie die Tür betreten, dass dort Engel sind, die ihre Namen einer nach dem anderen aufschreiben, wie Abu Huraira uns überliefert hat, das heißt, der Hadith ist authentisch, Sahih Bukhari, und sie machen sich bewusst, sobald der Imam erscheint, dann werden sie ihre Schriftrollen einrollen und dann wird kein Name mehr aufgeschrieben. Deswegen beeilen sie sich zum Freitagsgebet. Ist dir diese Sache bewusst, dass die Engel, sobald der Imam mit der Khutba anfängt, ebenfalls zuhören und genauso lauschen, wie du lauschst, lieber Bruder, das wird deinen Iman sicherlich stärken. Andere Menschen, sie kommen zum Freitagsgebet, weil sie dies als eine Möglichkeit sehen, ihre Sünden abzulassen, abzuladen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte unmissverständlich in der Hadith bei Sahih Muslim, dass die 5 Gebete und auch die Freitagsgebete regelmäßig zu verrichten, eine Tilgung der Sünden sind, die man zwischen diesen Gebeten verrichtet hat, solange man keine großen Sünden vergibt. Ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er unsere Absichten stärkt, denn diese Absicht, liebe Geschwister, ist zweifellos das Geheimnis des Erfolges. Allah sagt subhanahu wa ta'ala, sprich, ob ihr das, was in euren Brüsten ist, geheim haltet oder offenkundig legt, so weiß Allah subhanahu wa ta'ala darüber Bescheid. Aber der Ikhlas, liebe Geschwister, es gibt dafür Stufen, und wenn jemand zum Freitagsgebet kommt und eine dieser Absichten hat, ist nicht wie jemand, der 2 dieser Absichten verinnerlicht hat und nicht wie jemand, der 3 dieser Absichten verinnerlicht hat und 4 Absichten zum Ziel hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Absichten stärken. Unser Problem ist, dass wir oft vergessen, was wir eigentlich alles an Belohnung verpassen. Und zu guter Letzt natürlich der Hadith an sich. Wie gesagt, man kann darüber aus hadithtechnisch sprechen. Wir möchten darauf hinweisen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam der beste aller Lehrer ist, der diesen Hadith begonnen hat mit einer Regel, danach 2 Beispiele genannt hat. Ein Beispiel, das übereinstimmt mit dem, was der Gesetzgeber von dir fordert, und danach ein zweites Beispiel, das eben nicht übereinstimmt mit dem, was der Gesetzgeber von dir fordert. Und so ist derjenige, der zu diesem Hadith hört, am besten informiert, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam letztendlich von ihm haben möchte. Wa sallallahu wa sallam wa barak alaihi.